Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2. Auch nach 1918 gab es eine Zeit, in der München innovativ und rebellisch war. Diese Zeit begann, als der Rock'n'Roll nach Bayern kam. Florian Fricke bringt das Lebensgefühl der Beat Generation und den Sound der Krautrock-Szene in der Haupt- und Residenzstadt noch einmal zum Tönen. Hören Sie, München rockt, die wilden 60er Jahre an der Isar. Three o'clock, four o'clock, twist. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, twist. Bevor München durch Olympia 1972 die Weltstadt mit Herz wurde und sie Giorgio Moroder sturmreif schoss für zahllose Derrick-Drehbücher, in denen weißgekleidete Jünglinge mit unsicherer sexueller Bestimmung Morde aus Leidenschaft verübten, bevor also München die bestgesicherte Stadt neben der Verbotenen in Peking wurde und sich Revolutionen auf Biergärten beschränkten, bevor Schwabing das Synonym wurde für den Tanz des hedonistisch aufgeladenen Künstlers auf dem Rand der Cappuccino-Tasse, da gab es eine Zeit, als Schwabing noch gar nicht wieder begonnen hatte zu existieren. Die ersten Erinnerungen an Schwabing war im Grunde nicht Schwabing, sondern war halt, wo ich als Kind aufgewachsen bin, das war halt Schwabing. Aber dass das Schwabing war, war bedeutungslos. Das heißt, da hat man erst so als Zehnjähriger, da gab es mal so Schwabinger Krawalle oder was. Und da ist ziemlich zugegangen. Die Polizei war überhaupt nicht zimperlich. Das heißt, im Grunde, der Krieg war erst 15 Jahre vorbei. Und die Leute waren noch komplett anders drauf. Ja? Also da hat jeder volles Verständnis gehabt, wenn man diesen Studenten eins übergebraten hat. Ja? Die sollen hier nicht so Radau machen und so weiter und fertig. Ja? Und das war sozusagen das erste Mal, wo Schwabing als Lokalität mit Bedeutung aufgeladen worden ist und dass da was Besonderes ist und so. Hans-Christian Müller, Jahrgang 49, ist Film- und Theaterregisseur, Drehbuchautor und Komponist. Bekannt wurde er vor allem durch seine Arbeit mit Gerhard Polt. Er wächst in Schwabing und am Ammersee im Haus seines Großvaters auf, wo er heute noch wohnt. Gesegnet mit einem liberalen Elternhaus sind für ihn die 60er die ideale Spielwiese, um die eigene Kreativität zu entwickeln. Schon in seiner frühen Jugend ist er ein umtriebiger und erfolgreicher Musiker, der sich mit unbekümmerter Werf durch die unzähligen verrauchten Clubs und Musiklokale schlägt. Unzählige Clubs und Musiklokale? Mag da einer ungläubig fragen, dessen Schwabinger Musikerlebnisse sich auf Volare beim Italiener um die Ecke beschränken. Aber Spaß hatten nicht nur die Hamburger im Starclub auf der Reeperbahn, die Beatles noch als knallharte Rocker mit triefender Schmalztolle erleben durften. Oder die Berliner, die Rolling Stones so lieb hatten, dass sie im Überschwang der Zuneigung die Waldbühne zu Kleinholz kloppten. Vor allem der Anwesenheit unserer amerikanischen Befreier ist es zu verdanken, dass sich in München, abseits von bayerischer Folklore, eine brodelnde Musikszene entwickelte. Swing, Jazz, Chanson, Rock'n'Roll, Soul, Beat, Psychedelic, Krautrock. Fast 50 Bühnen beherbergten unzählige Bands, die in schweißtreibenden Sets die Tänzer über das Parkett trieben. Live-Musik war eine feste Größe in der Abendgestaltung. Musik war die Ursuppe, der alles entsprang. Nach den Weltuntergangs- und den Trümmerjahren entstand hier das neue Leben, der Tanz in ein neues Zeitalter. Hans-Christian Müller also wächst in Schwabing auf, als es noch sein Dornröschen-Dasein fristet. Der Krieg ist noch allgegenwärtig. Die Schwabinger sind von der Bussi-Gesellschaft unserer Tage noch so weit entfernt wie Edmund Stoiber vom Islam. In den 50ern regieren in der Stadt die Blasen, Banden von testosterongeschwängerten Halbstarken, die zu lange am Mittagstisch ausharren mussten. Also die Amalienstrassler, die Türkenstrassler verhaut haben oder mit dem Brennglas im Sommer Löcher in die Oberschenkel gebrannt haben und so. Man hat ein hartes Los gehabt, wenn man alleine war, weil Mehrheiten waren unerbittlich damals, ja. Das war der Gerhard noch. und der Endresansi und der Kreis und die haben schwer die Amalienstraßenfahne hochgehalten und dann Türkenstraße, wenn sie erwischt haben, dann ist sie am schlecht gegangen und so, ja. Türkenstraße, ich konnte vom Haus rüber in die Amalienstraße zur Schule gucken, freies Feld. Unser Spielfeld waren Trümmer, Ruinen, Schächte, zerstörte Häuser. Sagt Frank Williams, Fotograf, Sänger und Lebenskünstler mit indischen Wurzeln, geboren 1947. Seine frühen Helden sind die Rock'n'Roller. Damals war Little Richard, da war Gene Vincent, Bill Haley natürlich, wir waren gerade so 12, 13 schon. Ich weiß noch, wie oft ich damals am Kaufhof am Stachus immer raufgegangen bin und die Schallplatte damals 4 Mark gekostet und was es uns Überwindung gekostet hat, nach einem halben Jahr die 4 Mark zu haben, um das Arrogance Klack zu kaufen. Was ist meine Mutter für mich rumgelaufen um diese Ablösungsschuhe, wie man sich die Haare geölt hat und... Damals war dann auch noch der Film draußen, die Halbstarken mit Horst Buchholz, Karin Bahl und so. Und wir waren schon die Halbstarken, aber soft die Halbstarken. Als soft die Halbstarker bleibt er lieber draußen vor der Tür, natürlich auch des Alters wegen, in der Goethestraße, der Sündenmeile im Bahnhofsviertel. Hier stehen die verruchten, finsteren Spelunken wie Palais de Danse, Rumba Bar, Havanna Bar und Dolly Bar. Hier tummeln sich GIs, Nutten und ihre Zuhälter, Animierdamen, gebrochene Herzen und versehrte Körper. Szenerien wie aus einem Fassbinder-Film. Richard Rigan, nimmermüde Rock'n'Roll-Legende aus München, der immer noch stolz mit Tolle aufrecht durchs Leben schreitet, ist in den 60ern jahrelang ununterbrochen auf Tour. In der Schandstraße, wie sie manche Bürger nennen, sammelt er erste Erfahrungen. Palais de Danse speziell war ja ein Prostituiertenlokal. Es waren zwei Lokale. Erstens ein langer Gang, 20 Meter, ganz schmal. Und die Bar war voll mit Prostituierten. Und danach kam erst der Raum mit der Bühne. Und da bin ich durchgegangen, da habe ich mich nicht links gucken getraut und auch nicht rechts. Ne? Weil erstens konnten sich die Damen selbst sehr gut wehren, wie ich mal an meinem eigenen Leib gesehen habe. Da kamen 4 so Fernfahrer rein, die gesagt haben, jetzt räumen wir mal auf hier, komm mal her und greift einer so an die Schenkel. Na, da hat er natürlich von der Dame gleich den Aschenbecher aus Schwerkristall, aber voll in der Nase gehabt. Da musste man ganz ruhig sein. Hatte man diesen Korridor der Versuchung überwunden, traf man vielleicht auf Paul Würges, den deutschen Bill Haley, der mit äußerster Trinkfestigkeit den weißen GIs seinen Hillbilly-Sound in die von Heimweh verkrusteten Seelen einspeiste. Oder aber man stieß auf folgendes Phänomen aus Indonesien. Da waren zu der Zeit die ganzen Indo-Musiker, die Tillman Brothers, Javelins, also Indonesier. Und da waren wir so weit weg von der Qualität, das kann man gar nicht beschreiben. Erstens hatten die alle vögelchen Stimmen, weil die das von Natur aus haben. Und dann haben die alle so lange Finger. Man kann ohne Übertreibung sagen, 50% länger als ein Europäer, so knochige, lange Finger. Und dieser Andy Tillman, den werde ich mein Leben lang nie vergessen, der hat Gitarre gespielt, davon kann man nur träumen. Dagegen ist Jimi Hendrix eine Null, dagegen sind die alle eine Null. Eric Clapton, der hat einfach auf der 12-seitigen Fender Jaguar durch diese weite Griffspanne Sachen rausgeholt. Da standst du nicht so, hast gewusst, das wirst du nie. Aber diese Musik ist ja dann verschwunden. Aber es war schon ein Milieu, das man als kriminell bezeichnet. Und die Polizei kam sehr ungern. Ich habe sehr oft gesehen, wie Polizisten mannschaftsweise verprügelt worden sind in dieser Straße. Denn da gab es noch so originelle Leute wie Bahnhof, Helly oder Amicho oder Karate Heinz oder Leute, die über Leichen gingen, denen das völlig egal war, ob ein Polizist reinkommt und sagt, was machen Sie hier? Und die haben den zuerst mal umgehaut. Und es war denen auch egal, wie oft die im Gefängnis waren. Also eine völlig andere Rasse. Ich glaube, das prägt schon ein bisschen, wenn man im Krieg groß wird. Den Local Heroes an Brutalität kaum nachstehend, gehen oft die GIs zu Werke. München ist weiß Gott kein Vergnügungsstützpunkt, wo man lässig Weißbier nippend die Zeit absitzt. Hierher kommen Soldaten, die bereits in den USA auffällig geworden sind. Kämpfer auf ihren eigenen Straßen, die nun als Besatzer zeigen, wer der Boss im Hause ist. München ist meist nur Durchgangsstation auf dem Weg zu den Schlachtfeldern von Korea und Vietnam. Ein beliebter Treffpunkt zum Frustabbau ist die Crackerbox in der nördlichen Leopoldstraße auf dem Gebiet der heutigen Metro. Richard Rigan spielt hier mit seiner ersten Band vor den GIs, die sich nach Ethnien getrennt über den Saal verteilen. An den Tischen Hawaiianer, Puerto Ricaner und die Weißen, an der Bar die Schwarzen. Es ist Besatzungsgebiet. Die deutsche Polizei lässt sich hier nicht blicken. Sie hätte keine Chance. Die Stimmung ist sehr gereizt. Kein Tag vergeht ohne Schlägerei. Der selbsterklärte Frauenschwarm Rigan müht sich, keiner der Soldatenbräute zu tief in die Augen zu schauen. Besitzer der Crackerbox ist Eddie, ein vernarbter ehemaliger Fremdenlegionär von 2 Metern. Der Eddie war ein Oberschläger. Der hat also zuerst zugeguckt. Er hat gesagt, lass mal sie erst mal prügeln. Dann hat er noch einen Gehilfen, einen Schenkeller, der hieß Fonsi. Der hatte kaum noch Zähne im Mund. Der war, wie man so sagt, ein Hemd. Aber den hat der Eddie genommen und hat ihn da in das Bündel der prügelnden GIs reingeworfen und hat gesagt, räum mal auf, das stört mich jetzt. Der konnte zuschlagen, sowas gibt es gar nicht. On Und jetzt war folgende Situation, dass die Soldaten, die ihren Marschbefehl hatten, ich muss morgen nach Asien, die Weißen, kamen dann zu mir, ja, sing doch 500 miles from home. Das können Schwarze auf dem Tod nicht ausstehen. Oder L'Ensommie. Und da passierte Folgendes, ich singe, and 500 miles away from home, da, da, da, da, da, wie so ein Gaul, ne? Kommt ein Schwarzer, zieht mir einen Stecker hinten raus. Der kam auch wirklich so zu mir auf die Bühne, mit einem Glas in der Hand. Play James Brown, fucking German guy. Ja, dann habe ich halt Eiffel gut gesungen mal schnell. Und dann kam der wieder und sagt, wenn ich nicht nur so mir spiele, dann schlagen sie uns. Und so ging es hin und her, eine halbe Stunde lang. Im Grunde ist in diesen Etablissements die Subkultur beheimatet, die sich nur einer geschlossenen Gesellschaft erschließt. Nicht jeder kann hier rein und vor allem nicht jeder will hier rein. Der Mainstream, der sich aus den Küchenradios der Republik ergießt, klingt anders. Noch steht das Fossil Konrad Adenauer mit fast 90 Jahren an der Spitze des Staates. Die älteren Generationen verwalten den Wiederaufbau und wollen dabei nicht groß gestört werden. Viel Platz für Gefühle gibt es nicht. Die Kunstideale des Dritten Reiches hallen noch nach, gerade im Film- und Musikbereich. Beim Schlager spürt man langsam eine gewisse Leichtigkeit durchschimmern. Südeuropäische Lebensart unterwandert deutsches Bedenkenträgertum. Mitverantwortlich für diese Entwicklung ist Hans-Christian Müllers Onkel Georg Buschor. Sein erster Schlagerhit, das waren die 2 kleinen Italiener. Inspiriert war er aber eigentlich dadurch, weil wir haben hier am Ammersee gebaut. Und damals kamen die ersten Gastarbeiter, waren da in München. Und die waren aus Süditalien, Kalabrien, Sizilien so, haben in einem Bauwagen gewohnt und haben nur gespart für ihre Familie ins Haus und dass sie bald wieder heimkommen. Der Begriff hat damals noch wirklich gestimmt, Gastarbeiter. Und mein Vater hat die gefragt, ob sie, ja klar, sind sie hier raus, dann haben sie hier beim Bau geholfen. Meine Mutter hat super gekocht und gefallen hat sie, ist eh ein schöner Platz. Das war wirklich wie Party, das war richtig nett, war das, muss ich sagen. Und mei, waren die klein, aber so kräftig, aber die waren alle so 1,60 Meter, 2 oder 3 waren es. Und am meisten imponiert hat mir der Rocco, das war einer, der hat mit einer Hand, meistens sogar mit der linken Hand, hat er Zigaretten rollen können. 2 kleine Italiener. Für die 2 kleinen Italiener bekommt Conny Frobös beim Grand Prix d'Eurovision 1962 von Italien 0 Punkte. Kurze Zeit später erwächst Conny massive Konkurrenz aus einer ganz anderen Ecke. In England, so habe ich mir sagen lassen und so habe ich auch jüngst gelesen, geht etwas Seltsames vor sich. Eine Gruppe von 4 jungen Männern tritt auf, singt, spielt und bringt fast die ganze Nation zur Raserei. Mir persönlich ist das etwas Unerklärliches und unverständlich. Baby, now, baby, Also verzeihen Sie bitte, es muss nicht jedem gefallen, nicht wahr? Beatmusik war, wenn man so will, die ziemlich verspätete Antwort Englands auf den jungen Elvis. In den Arbeitersiedlungen Londons und Liverpools sind es Arbeitersöhne, die versuchen, dem Malocher-Schicksal ihrer Väter zu entkommen. Die Musik wird zur Chance auf ein aufregendes, ein besseres Leben. Gegenüber dem Rock'n'Roll ist die Musik geradliniger, durch die Betonungen auf die Taktzeiten 1 und 3 anstatt 2 und 4. Richard Riegern über die Tage, als der Musik der Swing ausgetrieben wurde. Ich kann mich nämlich noch erinnern, als im Palais in der Goethestraße über Nacht eine Band namens Mercy Beat engagiert wurde. Und der ganze Rock'n'Roll war an diesem Tag gestorben. Das habe ich direkt gerochen. Und diese Mercy Beats aus Liverpool haben so krachigen Beat gemacht. Aber so unangenehm laut, dass zuerst mal alle Gäste gegangen sind. Das hat sich aber dann, wie man ja jetzt weiß, durchgesetzt. Weil die kamen mit Fox-Verstärkern und Marshall-Verstärker. Ein Musiker hier hat immer mit einem Fender gespielt. Fox war ja auch quasi unbekannt. Die haben ja das aus England mit rübergebracht. Und da war der Sound so krachig, trocken, hart, da musste ich mich sogar als 18-Jähriger dran gewöhnen. Die Beatles haben unter den Teenagern eine Gemeinde gegründet. Zum Beispiel Teenager, die früher nie, die sich nie getroffen hätten und nie gesprochen hätten. Ja. Die haben jetzt das Stichwort Beatle. Aha. Sie stehen zum Beispiel an der Bushaltestelle, ja. Schlange. Ja, dann kommt ein anderer an. Da fällt das Stichwort Beatle. Und sofort spricht man und man kennt sich auf einmal. Und alle diese Barrieren der Konvention und Höflichkeit sind auf einmal verschwunden und man ist unter seinesgleichen. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. Auf der Leopoldstraße eröffnen die Tanzschuppen Big Apple und PN Hit House. Im PN, wie es meist genannt wird, gastieren vor allem britische Coverbands, sogenannte Copycats, die 4 Wochen lang jeden Abend ihr Programm runterschrubben. Sie reisen von Stadt zu Stadt, von Bühne zu Bühne. Je nach Publikum muss mal ein Foxtrott, mal Satisfaction ausgepackt werden. Sie hausen in der clubeigenen Wohnung, wo sich der Luxus auf ein paar Matratzen und das Klo auf dem Gang beschränkt. Schon die Hoffnung auf ein gutes Bett animiert die Musiker, ein Mädchen aufzureißen. An Interessentinnen herrscht meist kein Mangel. Viele Teenager-Mädchen erhoffen sich von den Bands den Geschmack der großen, weiten Welt, den sie daheim nicht finden. Sogar aus Stuttgart und Salzburg kommen die Beat-Begeisterten und Tanzwütigen und hotten ab zu den German Bonds, den Hollies, den Escorts, den Kings, den Shelley, den Renegades, den Liverbirds und wie sie alle heißen. Die Gäste sind jung und haben mit Petticoats und geöltem Haar nichts mehr am Hut. Sie sind hungrig nach Ekstase, nach unverlogenen Gefühlen und Gesprächen, hungrig nach dem Beat. Aber solche Fälle hat es ja in Deutschland vor Jahren auch gegeben, wo also junge Leute wie besessen aufsprangen, ja. Elektrisiert, fanatisiert, dann haben sie in den Lokalen die Stühle vor, weiß was ich, Begeisterung zertrümmert. Aber es ist deshalb bemerkenswert, weil offenbar in der menschlichen Seele ein gewisser ekstatischer Trieb angelegt ist und eine solche Musik auch spricht mit dieser Monotonie und mit diesem Lamento und diesem Geschrei und diesem Hin- und Her-Gewebe, wie diese Töne da einen Rhythmus hacken, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass eine solche Musik auf junge Leute eine besonders tiefe Wirkung macht. Mein erster PN-Besuch, das war 1964, da haben die Beethovens, hießen die, die haben da im PN gespielt. Und ich war am allermeisten beeindruckt von dem Drummer. Das waren 5 Holländer und die haben so einfach so Beatmusik halt, einfach so alles, was daherkam, weißt du, so Beatles, Stones, Hippie, Hippie Shake, wie haben die geheißen, diese Swinging Blue Jeans und was es gab, ja, querbeet haben die gespielt und die hatten so einen fetten, blonden Drummer. Und der hatte so Cowboy-Stiefel an und ich bin immer hinter dem Drummer gestanden und habe eigentlich nur immer diesen Drummer zugeschaut. Eigentlich am meisten nur diesen Bassdrum-Cowboy-Stiefel habe ich zugeschaut. Ja? Wie der reingehauen hat und wie das dann boff gemacht hat. Verstehst du? Die Beethovens tragen lange Haare. Eine Sensation. Alle wollen die langen Haare sehen. Auch Müller trägt bald eine Matte. Ein Fotograf entdeckt ihn und einen Freund in einem Club und lichtet die beiden ab für eine Reportage im Stern. Langhaarige in Deutschland. Und die Damen, wenn sie zärtlich durch diese Haarflut streicheln wollen und plötzlich erschreckt ihre Hand zurückziehen müssen, weil dies keine Haare sind, sondern kaktusähnliche Gebilde, wo sie gar nicht mehr durchkommen. Nein! Meine Damen, ich bitte Sie, machen Sie jeden Tag eine gute Tat. Schneiden Sie von hinten irgendeinem Beetle heimlich die Haare weg. Es gibt tausend Gelegenheiten, dieses zu tun. Nebenan in Big Apple sieht man mehr Schlipse als Parkas. Ursprünglich eine reine Diskothek. Auch wenn es den Begriff noch nicht gab, fühlen sich die Betreiber vom Erfolg des PN animiert und veranstalten ebenfalls Konzerte, aber der exklusiveren Art. The Animals mit Eric Burdon, The Pretty Things, Herman's Hermits, Dave D, Dozy, Beaky, Mick and Titch. Eric Burdon eilt zwischen den Sets immer in die Siegesstraße, ins Domicil, den beliebtesten Jazzclub der Stadt. Hier spielen die Big Band Musiker von Max Greger, Deutsche wie Amerikaner, wenn sie gerade keine Lust auf Big Band haben. Es gibt eine Hausrhythmusgruppe und unterschiedliche Solisten, die ihre spärliche Gage gerne gleich an der Bar lassen. Die jungen, wilden Filmemacher der ersten Stunde, wie Wenders, Lemke, Schlöndorff, genießen die Gesellschaft der Bohème. Wer von den Musikern geschickt genug ist, geht mit einem Auftrag für eine Filmmusik aus dem Domizil und ist froh, wenn er sich am nächsten Morgen noch dran erinnern kann. Es gibt auch zwei legendäre Clubs für schwarze Musik, wie Soulmusik damals genannt wird. Das Tabarin wird von der ehemaligen Puffmutter Lotte betrieben. Das Birdland ist in der Hand der jüdischen Familie Rosenfeld. Hier spielen sich Kishon-artige Szenen ab. Die hysterische Mutter verdächtigt ihren Mann des Fremdgehens, der wiederum den missratenen Sohn mit einer Bierflasche quer durch den Laden jagt. Derweilen konspirieren die Dealer in den Ecken und wetzen die Messer. Drogentütchen wechseln die Besitzer. Die nächste Rauferei lässt nie lange auf sich warten, aber bitte nur bis zum Bühnenrand. Die Musiker schrauben dann den Mikrofonfuß ab zum Zuschlagen und passen auf, dass niemand in die Anlage fällt. Für die meisten Jungspunde aber ist Beat der Sound der Stunde. Beat ist frisch und hat den Sexappeal, den jede Jugendbewegung braucht. In den Schulen gründen sich viele Bands. Wer welches Instrument spielen darf, entscheidet oft der Zufall. Hans-Christian Müller entscheidet sich nach einem Abstecher zum Banjo für den Bass. Mit seiner ersten Band, den Epicures, erzielt Müller erste achtbare Erfolge. Sie spielen Stones, Bob Dylan, ein wenig Beatles und sogar schon erste Eigenkompositionen, was sich nur ganz wenige Bands trauen. Bei den sonntäglichen Tanztees am Nachmittag für die unter 16-Jährigen werden sie gefeiert, als wären sie die Fab Four persönlich. Im Wettstreit mit den zahlreichen Konkurrenzkombos ist es sehr wichtig, möglichst früh an die Vorlagen der Songs ranzukommen. Der Bayerische Rundfunk leistet großzügige Unterstützung. Musik haben wir immer sehr, sehr, sehr früh gehabt, weil der Michi Brennecke eben, der war bei den Epicures dabei. Dem sein Vater war beim Bayerischen Rundfunk der Intendant vom Werbefunk. Und jede Platte, die rausgekommen ist, haben die zugeschickt gekriegt. Und zwar immer schon vorab PR-Information. Das heißt, ich habe diese Dinger gehabt, 4 Wochen vor Veröffentlichung war. Das heißt, da so Painted Black oder was. Ja, das haben wir gespielt, schon wie die Nummer rausgekommen ist, haben wir das schon auf der Bühne gespielt. Die Bands ohne Intendantenkinder in ihren Reihen müssen da schon auf finstere, kriminelle Machenschaften zurückgreifen. Hans-Peter Krohn, später Mitglied in unzähligen anderen Münchner Gruppierungen, spielt Gitarre in einer Schülerband namens Pentagon. Wir hatten in der Klasse einen, der hieß Snobby, weil der kam mit dem Anzug. weil er natürlich unglücklicherweise von den Regensburger Domspatzen kam und musste sich also unsere Freundschaft erkaufen, indem er bei seinen Eltern im Elektroladen, früher waren ja Elektroläden, konntest du ja auch immer so Singles kaufen. Und da musste er Singles stehlen und die uns geben, damit wir die Lieder lernen konnten. Weil es gab ja kaum Radio, ne? Es gab ja nur Tschechen, ne? Und dann später Radio Luxemburg. Und dann irgendwann einmal Ö3, aber das war viel später. Und FN natürlich, klar. FN, Tscheche war sehr beliebt. Ich habe so ein altes Radio gehabt mit einem magischen Auge, wo man auch drüber spielen konnte, weil ich auch höre. Aber ich habe dann relativ bald einen Plattenspieler gehabt, halt einen kleinen Telefunken, und da konnte man halt Singles drauflegen. Und ich weiß noch, ich habe die erste Platte, wo ein Gitarrensolo drauf war. Das war It's All Over Now von den Stones. Und das Gitarrensolo, was ja super einfach ist, das habe ich tagelang so lange geübt, bis ich das ganz genau nachspielen konnte. Und das war auch das erste und das letzte, was ich da geübt habe. Dann habe ich es gekonnt. Das war klasse. Ich weiß noch ganz genau, bei uns in Säulen, in meinem Kinderzimmer, jedes Mal wieder drauf. Die Platte war ja am Schluss, kannst du überhaupt nicht mehr hören. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe die Rolling Stones nicht gesehen, auch nicht unmittelbar gehört. Aber ich habe, obwohl um vier Ecken und einige hundert Meter vom Münchner Kronebau entfernt, deren Erfolg deutlich vernommen. Die rollenden Steine haben, wie stolz angekündigt, mit genauer Präzision die deutschen Mädchen zum Kreischen gekriegt. Es hörte sich an wie das Kreischen derer, die gefoltert, vergewaltigt oder gemordet werden sollen. Die Stones spielen 1965 im Zirkus Kronebau. Der Beginn einer langen, innigen Beziehung zu München. Die Models Uschi Obermeier und Anita Pallenberg werden langjährige Geliebte und Vertraute der Band. Die Beatles verwickeln sich weit weniger in die Geschicke der Stadt, als sie ein Jahr später im Rahmen der Bravo Blitz Tour an gleicher Stelle spielen. Aber wenigstens der Bayerische Rundfunk ist wieder hellauf begeistert. Plötzlich begreift man, wie es in alten Kulturen zu freiwilligen Menschenopfern kommen konnte. Man sieht junge Mädchen fassungslos die Hände vors Gesicht schlagen und den Kopf schütteln, als hätte sich vor ihren Augen ein grässlicher Verkehrsunfall ereignet. Sie sind außer sich. Ekstase ist in jenen Zeiten höchst verdächtig. Damit die kreischenden Teenie-Mädchen nicht den Zirkus Kronebau in Schutt und Asche legen, hat die Obrigkeit Horden von getarnten Zivilpolizisten um die Bühne postiert. Ansonsten ist es kein Konzert für die Geschichte. Die Beatles sind solcher Veranstaltungen, in denen sie Mühe haben, sich selber zu hören, inzwischen müde. Sie verabschieden sich bald in höhere Sphären, die sich nur noch im Studio herstellen lassen. Die Bühne überlassen sie anderen, zum Beispiel Jimi Hendrix. Jürgen Herrmann, später Moderator bei Bayern 3, ist Disc-Jockey im Big Apple und hautnah dabei. Big Apple, muss man sagen, 800 Leute drin, provisorische Bühne, eine niedrige Decke, dann Jimi Hendrix. Und da gibt es die Geschichte, das war also einer der ersten Auftritte in Europa. Jeff Chandler, der Bassist von den Animals, der rief uns an, sagt, er hat also in New York einen schwarzen Musiker-Gitarristen entdeckt. Und wir waren damals sehr scharf auf schwarze Musik. Klar, gerne und so weiter. Und dann ist Jimmy vier Tage lang aufgetreten. Aber es war keine schwarze Musik. Da kam damals schon mit Noel Redding und Mitch Mitchell. Dann hat er da gespielt und dann riss ihm während des Spielens eine Gitarrenseite. Und da ist er so ausgeflippt darüber, dass er die Gitarre nahm und in den Verstärker haute und drehte. Und die Leute dachten, das gehört zur Show. Und saßen da völlig fasziniert und guckten auf die Bühne und dachten, was macht der da? Das ist ja irre. Und er merkte irgendwie, dass die Leute davon fasziniert waren, hat es dann am nächsten Tag nochmal probiert. Ich glaube, er war zwei oder drei Tage, ich weiß es nicht mehr so genau. So ist das entstanden. Das war ein reiner Zufall. Der ist also fürchterlich ausgeflippt darüber. Und dann hat mit Händen und Füßen und Zähnen hat er zum Teil gespielt. Da habe ich mir einfach Angst gehabt, weißt du, weil da kannst du damals waren die Erdungen und das war alles noch eher klumpiger. Das heißt, da kannst du schon mal einen Schlag einfangen, weißt du, wenn es da so auf der Gitarre rumgekaut hat. Aber es hat wirklich anders geklungen, als wenn es mit dem Plektron da, weißt du, hat er so Geräusche rausgezuzelt und dann wieder tolle, klare Riffs und so. Der war einfach toll. Das war eins der, ja, schon eins der besten Konzerte, die ich in der Zeit irgendwie gehört habe. Ein jazzbegeisterter junger Musiker will an diesem Abend eigentlich ins Domizil, um den Jazzsänger John Hendricks zu sehen. Das Konzert fällt aus. Auf der Straße gehen zwei bildhübsche Hippie-Mädchen zielstrebig ihres Weges. Chris Carra folgt ihnen. Sie führen ihn direkt ins Big Apple. Und dann war das halt Jimi Hendrix eben an dem Abend. Ne? Und ich sag dir, das hat mein Leben verändert, weil ich war damals wirklich eingeeichter, verschworener Jazz-Fan. Ne? Hab irgendwie 65 John Coltrane hier erlebt in München und war dann seitdem, habe ich auch so Brahms-Saxophon gespielt und so Jazz gemacht. Und dann habe ich Hendrix gesehen und habe plötzlich dann irgendwo die ganze Welt nicht mehr verstanden. Habe alle meine Jazzplatten entweder verschenkt, zerbrochen oder weggeschmissen oder so. Echt. Und bin völlig konvertiert zum Rock. Kurze Zeit später gründet er in Italien Amondyl. Die Urmitglieder sind laut Carra ein durchgeknallter Augsburger Architekt mit Hang zur schwarzen Magie, ein Vollverrückter aus Wien, der nur Dylan und Lennon singt, und ein befreundetes Brüderpaar aus seiner Internatszeit. Amondyl. Ein Name wie aus einem arabischen Märchen, der ein ganz anderes Erlebnis verspricht als zum Beispiel die Lords. Durch den weitläufigen Gebrauch von bewusstseinserweiternden Drogen, auch in Oberbayern, hatte sich der Sound der internationalen und lokalen Rockmusik merklich verändert. 3-Minuten-Popsongs mutieren zu 30-minütigen Jam-Sessions. Wer da nicht kontemplativ gepolt ist, wartet ab, bis der Punk geboren wird. Für Rainer Langhans ist die neue Musik eine Offenbarung. Vielleicht auch wegen Uschi Obermeier, die bei den Urdüls ein wenig Rasseln schütteln darf, das mit der Musik aber dann zum Glück sein lässt. Langhans war bereits aus dem ihm zu militant gewordenen Berlin an die Isar geflüchtet und hatte die K2 gegründet, die Nachfolgekommune der K1. Es gab diese Ur-Amondyl, die für mein Empfinden der Urknall einer wirklich deutschen Musik ist, die sich sehr von der angelsächsischen unterscheidet und von der alle späteren Gruppen mehr oder weniger dann abgeleitet haben. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches gewesen und wurde als sehr deutsch angesehen. Und es hatte auch etwas ganz Bezeichnendes meiner Ansicht nach, weil das nur in Deutschland möglich war. Alle anderen Länder, also die angelsächsischen Länder oder so, die am Wesentlichen diese Musikentwicklung vor allem später dann geprägt haben, die haben ja das als Kunst gemacht. Zwar eine Kunst, die sehr nah an dieser Bewegung noch war am Anfang, aber und auch von manchen Gruppen so weiter gepflogen wurde wie Grateful Dead und so, aber doch eben immer sich als Kunst verstand, als Nischenkunst eben von eigentlich auch bürgerlichen Leuten, nicht? Hier aber war Musik eben auch etwas, was nicht darauf sich beziehen konnte auf die Gesellschaft, sondern eine neue Gesellschaft auch suchen musste, eine neue Musik suchen musste. Kunst als auch Wegweisung in eine neue Lebensform. Und daher auch diese Musikkommune Amondyl. Die Sehnsucht des Musikmachens hat die Kommune gebildet. Also eine kreative Form, sich zu verbinden, die nach außen was abstrahlt und sagt, hey, this is what we want to say. So. Das ist der Gedanke gewesen, auf jeden Fall. Also was tun gegen den Wahn, den Laufenden? Wenn du weißt, was es damals für Musik gab, das war ja gnadenlos. Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. So süß. Wendy, everywhere I ask you, who is the answer of the sky? Die Ur-Amondyl gründen ihre 7-Zimmer-Kommune in einem bürgerlichen Haus in der Prinzregentenstraße. Wie in Kommunen üblich, geht es zu wie im Taubenschlag. WGs und Kommunen sind Neuland in der Szene und jeder ist neugierig. Musiker, Künstler, Filmemacher geben sich die Klinke in die Hand. Manchmal ist es so voll, dass Türsteher abgestellt werden müssen. Manche Besucher bleiben mehrere Tage, bis auffällt, dass sie niemand kennt. Mitunter ist der Kühlschrank dann schon leer. Ihr erstes Konzert spielen Amondyl 1968 in der Universität, im Auge des Sturms der gewalttätigen Anti-Notstandsgesetz-Demos. Zuvor hatte die APO in stundenlanger Kleinarbeit das reichhaltige Equipment in PKWs durch die Stadt gefahren. Passender kann die Geburtsstunde nicht ausfallen für eine Band, die niemals zur Ruhe kommen wird. Noch im selben Jahr folgt der Split in Amondyl 1 und Amondyl 2. Sängerin Renate Knaub-Krötenschwanz bleibt bei Letzteren. Wir waren einfach tougher. Wir waren tougher und sagten, wir wollen da jetzt was machen und wir wollen nicht irgendwie ideologisch rumsämmeln und mit irgendwelchen Klapperern irgendwie Klappergeist spielen. Wir hatten einfach keinen Bock mehr auf diese blöde Ideologie, die aber keine war. Das war ja nichts. War ja nichts Gegessenes wirklich. Schluss und dann fliegen irgendwie Aschenbecher und Kohlköpfe, weil man sie vom Acker klauen musste, weil nichts mehr zu fressen gab. Und dann haben wir gesagt, shit, oh nee. Schluss, Punkt, Äpfel. Amondyl 1 verschwinden sofort, verdientermaßen in der Versenkung. Amondyl 2 gibt es noch heute. Sie sind der Inbegriff von Krautrock, ein Ausdruck, den die englische Presse erfunden hat. In England feiert die Band auch ihre größten Erfolge. Noch heute kommen von dort die treuesten Fans. In Amondyls Musik mischt sich alles. Psychedelic trifft auf Folklore, trifft auf Klassik, trifft auf Märsche. Und das alles in farbenprächtigen, psychedelischen Live-Shows. Chris Karrer über ein Konzert an der Kunstakademie. Da war in der Mitte war unsere Bubble Light Show. Ne? Links lief ein schwarz-weiß Pornofilm, was auch ganz selten war damals in der Zeit. Und rechts ein Donald Duck in Farbe wieder. In der Mitte unsere Bubble Light Show. Dann waren da so Sportgeräte aufgebaut und irgendwelche Turner, die engagiert hatten, haben dann ganz ernsthaft in Uniformen, also in ihrer Turnerkluft, irgendwie ihre Übungen absolviert. Ne? Und dann plötzlich waren alles in UV-Licht getaucht und ein Chiropor-Regen ging nach unten runter, was alles so einen Meter hoch in so weißes, schneeartiges Gebilde getaucht hat, was völlig neu war auch in der Zeit. Peter Naumann ermöglicht der Band, jeden Montag in seinem Club PN zu spielen. Das PN platzt aus allen Nähten. Es ist die Musik der Zeitenwende. Der Schlagzeuger und Perkussionist Christian Burchardt, der gleichzeitig seine Band Embryo aus der Taufe hebt, ist begeistert. Weil das war wirklich eine freie, demokratische Musik. Es haben manchmal 20, manchmal 25 Musiker gleichzeitig improvisiert. Und wenn man in den Raum gekommen ist, das Erste, was man wahrgenommen hat, war ein Klang. Waren nicht Einzelstimmen, sondern war ein Klang, ne, der erzeugt worden ist durch diese freie Improvisation der vielen Leute, die auf der Bühne waren und sich total verausgabt haben. Ne? Und das war radikal und neu und hat nichts mehr zu tun gehabt mit dem, was vorher gelaufen ist. Ne? Den Stammbaum dieser Band zu zeichnen, wäre eine Lebensaufgabe. Unzählige Mitglieder hat die Band verschlissen. Es ist ein langfristig angelegtes Menschenexperiment. Auch beachtliche Plattenverkäufe tragen nicht zur Entspannung der Lage bei. Manager und Labels stehen unter Generalverdacht. Man versteht sich auch als politische Band, will freie Konzerte spielen für Schüler- und Lehrlingsinitiativen. Nach der Stadtkommune wohnen sie in mehreren Landkommunen, immer die Extreme im Nacken. Chris Karrer erinnert sich an einen besonderen Vorfall, als die Band einmal spätabends von einem Konzert in ihr Haus in Herrsching am Ammersee zurückkehrte. Plötzlich kamen wir nach Hause und Leute lagen in unseren Betten. Wir haben die da mit Fußtritten raus befördert. Am nächsten Tag stellt sich raus, war Bader und Meinhof und Enslin, die da übernachtet haben gerade. Und wir wussten es gar nicht. Und die waren schwer bewaffnet und hatten gerade Mercedes geklaut. Und aus dem Nass ausgebrochen und hätten normalerweise jeden erschossen. Aber wir waren halt auf irgendeine Art als Band stronger. Wenn jemand spät nachts nach Hause kommt, ist es so schlecht drauf. Und dann sind die, glaube ich, noch aus Versehen in den See gefahren mit ihrem Mercedes und so. Wir mussten die noch rausschleppen dann in der Nacht noch mit unserem Cadillac. Am nächsten Tag fehlten ein paar Hosen, ein paar Hemden und so. Das war's dann. Aber im Grunde waren wir immer Stadtmensch. Wir haben nie dieses Landleben je gepflegt oder davon geträumt. Also gerade Kornwinkel, das war ja eine idyllische Umgebung ohne Ende. da hätten wir auch irgendwelche Gärten jetzt einrichten können, irgendwie, ne? Oder Selbstversorgerbeete oder sonst irgendwas. Kein Mensch hat da je Interesse gehabt, ne? Oder nicht mal Gras gezüchtet. Nicht mal das. Das wäre niemand aufgefallen, irgendwie damals, ne? Null. Nix. Das Einzige, was wir hatten, waren 20 Siamesenkatzen, irgendwie, ne? Dekadente, irgendwie, ne? Die wir dann bei Festival versteigert haben, ne? Ein Reporter vom BR begleitet die Band 1972 auf einen Konzerttrip nach Paris. Als die Amundel 2 in Paris einfuhren, zeigte sich, dass sie noch immer über recht bescheidene technische Hilfsmittel verfügen, obwohl sie Deutschlands bekannteste Gruppe sind. Sie kamen an mit verrosteten Autos, arg verbeult und mit wenig Profil an den Reifen. Diese Vehikel ließen sich stehen und fuhren lieber mit Taxis. Ähnlich dürftig wie der Zustand ihrer Autos wirkten die Organisationsformen der Gruppe. Bei der Arbeit erschienen sie manchmal erst kurz vor dem Auftritt oder tauchten erst eine halbe Stunde nach dem vorgesehenen Konzertbeginn in den Clubs auf. Bei der Show im kommerziellen Sender Europa 1 diskutierten sie noch 5 Minuten vor dem Auftritt darüber, welches Stück wie präsentiert werden sollte. Das spielen wir doch im zweiten Teil. Ja klar. Wie lang ist denn der Song überhaupt? Weiß ich nicht. Ich denke mir ungefähr, dass der erste Teil ungefähr die 4-5 Minuten haben dürfte. Ich muss übrigens aber Dennis spielen, weil der Peter kann es nicht spielen. So. Also so wie wenn das jetzt meine Familie wäre, ja, und da wäre jetzt immer so ein Driss, dann sag ich jetzt mal plump, gehst du irgendwann mal zu Helmut und sagst, mach mir eine Aufstellung. Weil es irgendwie krass ist, ne? Aber da, du machst da keine Aufstellung. Sondern du schaust, ob sich's löst, irgendwie. Und dann gibt's Ausstiege, dann gibt's wieder Einstiege, weil sie eingesehen haben, das war ja der größte Fehltritt überhaupt, das zuzulassen. Dann war es aber schon zu spät. Aber ich glaube, das ist mittlerweile auch unsere Geschichte, weißt du? Weil vielleicht, wenn das alles gar nicht gewesen wäre, wären wir gar nicht mehr in aller Munde in dem Sinn. Bei aller Fokussierung auf das schwierige Gruppengefüge, den angeblichen LSD-Exzessen und allem Kommunentratsch, letztendlich haben Amondyl 2 den Soundtrack zu 1968 geliefert und eine wegweisende und genreüberschreitende Musik kreiert, die ihresgleichen sucht. Was sie mit einer besseren Bündelung der Energien hätten erreichen können, ist eine müßige Frage. Der Wahnsinn hat halt zuweilen Methode. Die Stadt blickt gelassen auf das bunte Treiben in ihrer Mitte. In den Zeiten der Gammler und Blumenkinder ist der englische Garten deren bevorzugtes Wohn- und Schlafzimmer. Trommelnd und seitenzupfend laben sie sich an Lambrusco und süßem Rauch. Alles wird geteilt. Ab und zu durchkämmt eine Hundertschaft Polizisten das Gelände und erteilt Platzverweise. Aber reizt man die Obrigkeit nicht unnötig, kann man entspannt seine spinnerten Vorlieben ausleben. Nicht umsonst spricht mancher vom San Francisco an der Isar. Rainer Langhans, der es wissen muss. München so fand ich, und deswegen bin ich, glaube ich, auch später hierher gegangen, nicht nur Uschis wegen, dass diese Art von feudalem Bewusstsein, das hier existiert, zugleich für eine bestimmte Art von Andersartigkeit durchaus einen Sensus hat. Mehr vielleicht als in, sagen wir mal, sozialdemokratischen Städten, nicht? Die sehr viel spießiger sind als diese etwas barocken, nicht? Und damit für Ausschweifungen, nicht so Ludwig II oder was weiß ich eben, doch offenen Leute. Dieser Anarchismus der Bayern hinter dieser Kirchenkram, nicht? Dieses katholisch-barocke, dieses Verrückte auch. Auch das, wenn du so willst, Spirituelle, also wo es wirklich um noch mal viel größere Risiken geht, wenn man es ernst nimmt, das, finde ich, ist schon was ganz besonders Gutes auch. Und die Hauptstadt der Bewegung und all dieser ganze Zirkus, das ist eine Brutstätte für wirklich ungewöhnlichere Dinge, zum Teil von der rechten bis zur linken Ecke, das ist aber gar nicht die Kriterien, sondern wo Leute einfach verrückter sind als anderswo. Und das, finde ich, ist spürbar und gut. Und das, finde ich, bis heute ist das irgendwo existent. Verrückt ist auch so mancher Auftrag, den Tausendsasser Hans-Christian Müller an Land zieht. Nachdem er mit seinen Bands schon in einigen Theaterproduktionen und Fernsehfilmen auftauchte, ist endlich der große Moment gekommen. Der erste Auftrag für eine Filmmusik. Meine allererste Filmmusik, das war für so ein Sexfilm, der hieß Vulkan der höllischen Triebe. Den hat so ein Ungar hat den gedreht. Der hat den Film Ungarn in Flammen gedreht. Ja, der hat damals, wie die Russen in Ungarn einmarschiert sind, 1957, hat der den Ungarnaufstand gedreht. Der Film hat es wirklich unglaublich reingehauen. Ja. Und mit dem Geld hat er da eben ein riesen Bauernhaus gekauft. Das waren 5 verschiedene Schlafzimmer für seine 6 Filme. Und dann halt ein Swimmingpool und Bar, die man immer entsprechend umgebaut hat. Ja. Die Filme hatten noch Spielhandlungen. Ja. Also das war ja noch viel Brüder alles. Ja. Man hat also wirklich einen plausiblen Anlass gebraucht zum Ausziehen und was machen. Ne. Aufgenommen haben wir das dort, da haben sie so eine Leinwand in so einem Heustadel, hatten sie eine riesen Leinwand, wo man dann, das war so ein Striptease und also unsägliche Bedingungen. Die haben schon gehoppelt gehabt zu irgendeiner anderen Musik, die er nicht verwenden konnte, weil die jetzt da gewesen wäre, verstehst du? Also haben wir versucht, in demselben Tempo zu diesen Bewegungen dazu zu spielen und so und haben gewusst, da muss aus sein. Und ganz lustig, die den Strip gemacht hat, war gleichzeitig die Katharin da in diesem Laden. Das war alles so, ja, so ein Familienbetrieb, ne? Neben Amondyl ist die mit ihnen befreundete Ethno-Jazz-Rock-Kapelle Embryo die wichtigste und einflussreichste Münchner Gruppe der späten 60er und frühen 70er. Gründer Christian Burchardt war aus der oberfränkischen Provinz in die vibrierende Metropole gezogen. Meist am Vibraphon klöppelte er sich durch aufregende Lehrjahre im Domizil, wo er sich viel von den amerikanischen Meisterjazzern abschauen konnte. Das Beispiel Amondyl ermutigt ihn, ein großes und bewegliches Ensemble zu gründen, das eine freie Musik spielt, offen für jegliche Einflüsse. Neben Jazz, Soul und Rock sind es vor allem die außereuropäischen Musikstile, die immer mehr in den Vordergrund rücken. Zum Beispiel der Chris, ne, den habt ihr besucht. Der, was hörst du denn da? Ah, das ist Fairuz aus Libanon, ne? Tolle Sängerin. Und dann habe ich ihn mitgebracht. Südindische Musik, das hat er dann eingebaut in seine Falustee-Gesang. Wir haben die außereuropäische Musik entdeckt als eine ernstzunehmende Kultur. Man hatte ganz wenig Literatur auch darüber. Ne? Es war schwer, an Informationen ranzukommen. Und wir waren halt fasziniert davon. Unsere erste große Reise, die ging nicht nach Amerika oder nach England, sondern die ging nach Nordafrika. Ne? Embryo bestehen bis heute. Hunderte Musiker aus allen Erdteilen haben teilgenommen an der großen Reise durch die Kulturen der Welt. Ähnlich wie bei den Düls läuft unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen natürlich nicht alles reibungslos. Der Saitenvirtuose Roman Bunker ist ein langjähriger Weggefährte von Christian Burchardt. Ich bin einige Male ausgestiegen, weil man Ärger hatte, Streit hatte, man hat sich geprügelt. Ich habe mich nie geprügelt, aber es gab ein paar Musiker, wo es richtig dann hart herging, weil es war auch nicht so einfach, dauernd irgendwie Besetzungswechsel oder man hat gemerkt, mit dem geht's nicht, aber wer sagt ihm das jetzt? Aber ich bin ein paar Mal ausgestiegen in der Zeit und gesagt, also mit denen spiele ich nie wieder. Hat er dann doch. Embryo touren kreuz und quer durch die Republik und Europa, später sogar auf dem Landweg nach Indien. Sie sind die Nomaden der Szene, die Antithese zum konventionellen Musikbusiness. Wir haben sehr low-budget gelebt, gearbeitet. Unsere Autos waren alte, kaputte VW-Busse. Nur es spielt an für sich überhaupt keine Rolle. Also man hat irgendwie doch geschafft, sein Equipment zusammenzukriegen. Man hat natürlich geträumt von einem tollen PA, damit es besser klingt oder dass man selber produzieren kann, dass man irgendwie sich eine 8-Spur-Maschine kaufen kann oder sowas. Natürlich, aber generell waren wir so viel unterwegs und haben so viel gespielt und wurden so auf so einer Welle getragen von so vielen Leuten, die zugehört haben, und dass man letzten Endes doch auch alles bekommen hat, was man brauchte. Also es ging auch so weit, dass ich beim Zahnarzt war und nicht versichert war und ich habe dem eine Schallplatte gegeben und der hat gesagt, ja toll. Es gab da schon viel Sympathie auch und viel Unterstützung von vielen, vielen Leuten. Wir waren halt underground. Das war halt auch die alternative Szene später, die von dem ganzen Kommerz auch weg wollte. Unbedingt Alternativen schaffen, weil das andere einfach langweilig war. Tenor war interessant für die Leute, weil es war was Spezielles. Es war auch, das Gefühl kam rüber. Das ist eine gleichberechtigte Band, da passiert was. Die machen nicht nur, es ist nicht nur ein Mann, der das da macht oder eine Richtung, sondern es ist ein Kollektiv. Und es lag ja auch damals an eben, wir wollen keinen Chef, wir wollen da kollektiv an die Sache rangehen. Von den Künstlerkollektiven ist natürlich nicht viel übrig geblieben in der heutigen Zeit. Also das ist auch interessante eigene Studie wieder. Was ist aus diesen ganzen Kollektiven geworden, aus diesen ganzen WGs und teilweise extremen Gemeinschaften, also wo auch Leben und Arbeiten wirklich eng zusammen war. Also dass man nachts um 5 dann nochmal eine Jam-Session gemacht hat oder über Musik geredet hat, weil man zusammen gelebt hat. Ende der 60er Jahre, mit dem Beginn des neuen Jahrzehnts, setzt der Kater ein. 1970 sterben Janis Joplin, Jim Morrison und Jimi Hendrix. So manches Blumenkind fällt aus kosmischen Sphären zurück auf den harten Boden des Lebens. Auch in München wütet das Heroin und rafft etliche dahin. Hans-Christian Müller verliert einen seiner Schlagzeuger und fast seine Schwester. Olympia 1972 setzt eine endgültige Zäsur hinter das Jahrzehnt des Aufbruchs und der unbegrenzten Möglichkeiten. Die Stadt wird herausgeputzt, die freien Szenen werden drangsaliert. Nach dem Terroranschlag wird die allgemeine Sicherheit das höchste Gut. All die Clubs sind längst geschlossen. Die meisten Kommunen haben sich zerstreut, die Singles haben gesiegt. München war mal ein spannendes Laboratorium für neue Lebensformen. Heute ist es eher ein Catwalk für neue Geländewagen. Satt und zufrieden sonnt sich die Stadt an der Isar und droht, ihr rebellisches Erbe zu vergessen. Wenigstens die Musik bleibt und legt Zeugnis ab von Auflehnung und Emanzipation, von Mut, Rausch und Glück. Nostalgie ist nicht angebracht, vielleicht ein klein bisschen Wehmut. Auf jeden Fall Respekt und Neugier. München rockt, die wilden 60er Jahre an der Isar. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Florian Fricke. Es sprachen Burkhard Dabinus und Franziska Ball. Ton und Technik Wilfried Hauer und Birgit Vetter. Redaktion und Regie Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2008.